richtig Dover. Mein Katastrophentyp hieß Klaus. Kommt, kommt, wir stoßen alle an auf das Desaster namens Mann. Auf die Lügner, die wir hatten, auf die Schnösel mit Krawatten. Richtige.